Lektion 6, Hörtext 3. Weimar, die Stadt mit Tradition. Guten Tag, meine Damen und Herren, und willkommen zur neuen Folge unseres Reisemagazins im Hessischen Rundfunk. Wir haben diesmal ein Reiseziel ausgewählt, das viele von Ihnen bestimmt besonders interessiert. Ein Reiseziel, das uns sehr nah ist und doch, weil es im Osten Deutschlands liegt, lange Zeit sehr fern war. Weimar. Die Stadt mit Tradition im Herzen unseres Nachbarlandes Thüringen. Die Stadt, in der die deutschen Dichterfürsten Goethe und Schiller viele Jahre gelebt und ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Die Stadt, die der ersten deutschen Republik ihren Namen gab. Wir verlassen die Autobahn Frankfurt-Kassel beim Kirchheimer Dreieck und fahren auf der A4 Richtung Eisenach. Bei Herleshausen sehen wir links und rechts der Autobahn noch Türme, Baracken und die Überreste von Sperrzäunen. Hier verlief früher die Grenze, die Deutschland in zwei Staaten teilte. Ohne Kontrollen und langes Warten kommen wir jetzt nach Thüringen und machen gleich Station in Eisenach. Hier besuchen wir die Wartburg, eine mittelalterliche Burg, die früher Sitz der Landgrafen von Thüringen war. Sie hatte verschiedene berühmte Bewohner, unter ihnen Martin Luther, der hier Anfang des 16. Jahrhunderts das Neue Testament aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzte. Weiter geht es auf der Autobahn in Richtung Erfurt und Gera. Die meisten Autos, die uns begegnen, sind aus westlicher Produktion. Die DDR-Oldtimer Trabi und Wartburg sind überraschend selten zu sehen. In der Nähe von Weimar machen wir noch einen Besuch im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald, das 1937 von den Nationalsozialisten errichtet und nach dem Krieg bis 1950 als sowjetisches Internierungslager genutzt wurde. Heute erinnern ein Museum und eine Gedenkstätte an die vielen tausend Opfer, die an diesem schrecklichen Ort misshandelt und getötet wurden. In Weimar besuchen wir zunächst das Goethehaus, in dem der Dichter viele Jahre gewohnt hat und das heute das Goethe-Nationalmuseum und das Goethe- und Schiller-Archiv beherbergt. Ein kurzer Bummel durch die Altstadt führt uns vorbei am Goethe- und Schiller-Denkmal zum Nationaltheater, in dem 1919 kurze Zeit die Nationalversammlung tagte. Wir stärken uns mit Kaffee und Kuchen in einem der kleinen Cafés in der Fußgängerzone und erholen uns bei einem Spaziergang im Schlosspark, der im englischen Stil angelegt ist. Zum Abschluss besichtigen wir noch das Grüne Schloss, einen Renaissancebau, der im 16. Jahrhundert errichtet und immer wieder verändert und umgebaut wurde und in dem heute die Thüringische Landesbibliothek untergebracht ist. Auf dem Rückweg haben wir noch Zeit für einen kurzen Abstecher nach Arnstadt, der ältesten Stadt Thüringens, die erstmals im Jahre 704 urkundlich erwähnt wurde. Ein Spaziergang durch den mittelalterlichen Stadtkern, der noch erhalten, aber nur notdürftig restauriert ist, bildet den Abschluss unseres Tagesausflugs.